Take 3, ihr Lieben. Hallo, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Hier sind alle die Sande und immer noch. Fesra. Richtig. So. Im Geiste von Halloween. Hua. Oh, ihr Lieben, so. Ihr habt es schon richtig gehört, Take 3. Das klappt heute total dufte mit der Technik überhaupt nicht, würde ich mal sagen. Ne? Ich bin nicht mal schuld. Nee, du bist gar nicht. Eigentlich ist keiner schuld. Nee, du kriegst mal keine Schuld, weil wir haben was Neues ausprobiert. Ja. Und mein tolles MacBook wollte das nicht so, wie wir das wollten. Ja, ich würde sagen, die es hatte Sau. Keinen Bock. Einfach mal so. Es hatte einfach keinen Bock. Ah. Ja. Ja. Ist okay. Kann ich auch verstehen. Ich habe auch nicht immer Bock. Nee, ich habe auch nicht immer Bock. Das ist okay. Ja, mit geht so, ne? Aber gut. Ja. Aber wir haben es ja jetzt so im Griff oder so. Also wir tun so, als ob wir es im Griff haben. Wir tun so, als wenn wir es im Griff haben. Jetzt machen wir es eigentlich so, wie wir es immer machen. Schauen wir mal, was bei rumkommt, würde ich mal sagen. Nur andersrum. Mhm. Aber wir haben jetzt wieder, ja, mit dem Pegel. Tja, schauen wir mal. Gut, wir haben schon einige Themen im Prinzip abgehakt. Genau. Ist eigentlich schon rum. Ja? Ist eigentlich macht's schon gut. Rum. Bis nächstes Mal. Ja, richtig. Ja. Ja. Also wir haben das Thema Castingshows abgehakt. Leute, haben wir nicht nochmal Bock drüber zu reden? Haben wir jetzt drüber geredet? Ist durch. Oh, der ist Pegel ist ganz fies. Den muss ich mal runtersetzen. Das, der wandert jetzt bestimmt wieder. Wetten? Der Pegel. Ich habe den jetzt mal ein bisschen runtergesetzt, weil das ist mir einfach hier zu heftig. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. So. ja, du grinst schon so, genau. Was wollte ich sagen? Achso, Kritik. Wir haben negative Kritik bekommen. Shame on you. Wieso, was denn? Nicht du, der andere. Wie heißt er? Gulgi. A.K.A. Ja, Hendrik. Tada! Ja, genau. Also A, keine Abschweifung mehr. B, kein Lachen mehr. C, gefälligst, ja, Episoden raushauen. Gefälligst. Sofort. Habe ich mich ja darüber aufklären lassen, dass dieses Wort gefälligst, ja, was ja eigentlich so in der urheberischen Sache sozusagen hieße, wenn es dir gefallen möge, ja. Also irgendwann, wenn du Zeit oder Lust hast, richtig. Dass das ja jetzt im Wandel der Zeit abwertend gemeint ist. Absolut. Gefälligst ist ein Euphemismus für Alter sofort. Ja. Ja. Deswegen okay. Habe ich das auch schon so betont. Ja, warum? Der Pegel macht hier gar keinen Ärger, finde ich gut. Oh, ich darf gar nicht mehr abschweifen. Ist das schon eine Abschweifung? Nee, wir haben ja gar kein Thema, deswegen kann es keine Abschweifung sein. Oh, darüber wurde sich auch beschwert. Kein Thema. Ja, gut. Na gut, das war ja die Sondersendung letztes Mal, also oder vorletztes Mal. Weißt du, welches meinst du? Grillen? Wir hatten jetzt ja zweimal danach. Gamescom. Davor den. Das war ja nicht Grillen, das war ja der ohne irgendwas. Ach echt? Ja. Oder war das der davor? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ist egal. Ich dachte eigentlich, vor der Gamescom war Grillen. Tja, gut. Ich habe keine Ahnung. Ich war ja nur dabei. Ist egal. Ich habe keine Ahnung. Ich war ja nur dabei. Richtig. Stimmt, Sommerhitze war der vor Grillen. Ja, ich... wisst ihr ja, dass ich ihn gedacht habe wie ein Sieb, ne? Der 28er war das. Ja, also Hendrik, wie sage ich dir das jetzt am besten? Ich würde sagen, kurz und schmerzhaft, wir werden weitermachen wie bisher. Konzeptlos, abschweifend, wir werden lachen und wir werden dann einen Abschaltimpuls machen, wenn wir Bock haben. Und ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Nö. Ja, richtig. Nein. Ja, ob wir jetzt einen Fan weniger haben? Weiß man nicht. Kann sein, muss nicht sein. Hendrik sei stark, schaffst du, ne? Genau. Nimm dir ein Beispiel an Kikuta. Kikuta, wie geht's dir denn so da unten? Sag mal, haben die dich da gut aufgenommen? Geht's dir gut? Ja. Geht's dir gut, mein Kleiner? Oh, bestimmt total angekotzt. Ich bin nicht klein. Die wieder. Kannst du da alle Dinge? Ja, ich. Aborigines. Hey, hast du Aborigines gesehen? Ich möchte ein Foto vom Aborigine haben, bitte. Mit Kikuta drauf. Ja, mach mal ein Foto. Mit Kikuta drauf, genau. Foto mit, ne? So, Aborigine. That's me and am that's the Aborigine. Baby. Yeah, genau. Man. Genau. Am besten, wie er ein Alphorn bläst. Macht er ja nicht, ne? Was denn? Nein. Wir haben doch gar kein Alphorn dabei. Ah, nee, wie heißen die Dinger denn? Diese Ich weiß, dieselben was du Geräusche. Ja, es ist nicht Didgeridoo. Didgeridoo. Jamiroquai. Fällt mir aber so ein. Hat er ja auch mal in einem von seinen Liedern benutzt, was mir jetzt gerade wieder nicht einfällt. Genau. Kikuta, also wenn es dir, ne, also wir denken an dich. Und der Kikuta, der hat das ja. Acceptance, das ist es. Acceptance. Kikuta hat das richtig, der hat einfach gesagt, okay. Ihr bringt dann eine Episode raus, wenn ihr Bock habt, ist okay. Sag ich top. Das sind unsere Fans. Ja, siehst du, du nennst das Acceptance, ich Resignation. Nein, think positive. Genau, think positive. Positive intent. Ja. Yeah. Ja. Ja. Der Trixi hat uns dann ja gesagt, hat uns mal ein paar Vorschläge gemacht, worüber wir reden können, und wir haben ja auch schon über einiges von Trixi geredet. Also nicht von Trixi als Person, sondern über seine Vorschläge. Oh Gott. Jetzt reite ich mich gerade. Nur weiter. Nee. Ich habe letztens. Entschuldige, red weiter. Nee? Was hast du ich letztens? Habe letztens einen tollen Tweet gelesen. Da stand: ich lutsche gerne an Kinderriegeln, bis das Weiße kommt. Ja. Und fand das sehr, sehr lustig. Also ich. Ja, okay, ist klar. Und die Antwort, na dann pass mal auf, dass RTL 2 nicht bald vor deiner Tür steht, hat er irgendwie keiner lustig gefunden. Also vor allem die Person nicht. Nee. Sie hat es irgendwie nicht kapiert. Ich weiß auch nicht warum. Egal. Ach, nichts egal. Okay, explicit können wir da ranschreiben. Was wollte ich hier sagen? Ja. Ja, wir haben über Castingshows geredet und machen wir jetzt nicht nochmal. Ist durch das Thema. Gibt nichts her bei uns. Oh, Fesra verzieht gerade seinen Mund. Gibt außer das böse Geflame. Nee. Alles doof. Nee, ist alles doof. Ich habe mich auch gegen Male Model Casting Shows ausgesprochen, weil da müsste ich ja mal den Ton abdrehen. Habe ich gesagt. Und das ist nicht gut. Ja? Es muss sich ja bei einem Fernseher die Bildröhre und die Lautsprecher immer gleichmäßig abnutzen. Ja. Nee, und ja, genau. Mhm. Die Bildröhre meines TFT-Fernsehers. Die Bildröhre. Ich gucke gerade meinen Fernseher an, die Bildröhre. Gut. Wo hast du denn deine Bildröhre? Hast du denn? Ja, gut, ja, kann man nichts machen. Egal. Ja. Ja. Nicht traurig sein. Bisschen chill. Alles gut. Ja, und dann hat Trixi gesagt, Musik wäre total dufte, das Thema. Würde er total, würde voll rocken und so. Und dann hat er sich total rausgewunden und so. Aber ich sag mal, im Kern hat er gesagt, hört auf, von irgendwelcher Musik zu reden aus dem letzten Jahrtausend, Jahr 1893 oder so. Kenne ich nicht, will ich nicht, boring. Macht mal was Gegenwärtiges. Gegenwärtiges. Dazu muss man sagen, dass alles Gegenwärtige schon mal in der von uns beschriebenen Zeit war. Ja, richtig. Das weiß er nicht, weil zu der Zeit hat er noch nicht gelebt. Für ihn ist das neu. Das macht nichts. Das ist genauso wie für die Mädels neu ist, dass man Leggings mit Ballerinas nicht tragen sollte, weil es scheiße aussieht, aber gut. Jetzt, und das hatten wir auch lange und breit diskutiert, ob wir weibliche Fans haben. Du meinst ja hoffentlich nicht. Und ich sage, sollten in deren Interesse Fans sogar haben. Wieso, was denn? Ja. Warum denn? Hey, komm, wir sind schon gemein. Ja? Nö. Nö, nö, nö, nö, nö, nö. Du bist doch netter, du bist doch netter. Das ist ein Fangirl. Nicht? Na egal. Ja, also Doch. Ja, komm. Also falls wir Fangirls haben, also Mädels, dann sag doch mal was. Bitte. Fangirl, piep einmal. Mach mal Piep, genau. Mach mal Piep, das wird mir schon reichen. Würde ich schon richtig froh drüber sein. Wo war das Thema? Ach so, Musik aus dem letzten Jahrtausend. Trixi, ja. Ist out. Also wir haben da mal geguckt. Also du hast ja mal geguckt bei dir. Und du bist ich habe bei mir mal geguckt. Auf drei Songs gekommen, ne? Hochgerechnet. Hochgerechnet drei Songs. Das ist... Ja. Wenig. Ich habe noch ein bisschen was von vor 2000. Habe ich auch noch ein bisschen was. Mhm. Aber das ist ja schon wieder 90er, das ist ja schon wieder Retro. Das ist schon wieder 90er, das ist Retro. Und das, ich weiß ja nicht, wie alt Trixie ist, aber das hört sich irgendwie so an, als wenn 90er noch nicht so weiß aktiver ich ja nicht. Musikgeschmack war. Ja, das hört sich irgendwie so an. Ja. Was ich ja total schön finde, ist, dass der Luki einem immer tweetet, ne? Das muss ich mal sagen. Mhm. Der Luki ist ein Schatzi, muss ich ehrlich sagen. Der Luki okay. ist ein Schatzi-Hasi. Ja, Fanboy. Der ist süß. Fanboy. Das ist ein Fanboy. Oh, da habe ich mir letztens T-Motion. Du erinnerst dich an T-Motion, unseren lieben alten Kollegen? Timo? Von dem du mir immer erzählst, mich immer fragst, kennst du den? Und ich immer sage, nee. Ach so, ja, nee, das war vor deiner Zeit, ne? Genau. Ja, richtig, das hatten wir schon, glaube ich, ausdiskutiert. Deswegen. Genau, T-Motion, lieber alter Watower-Kollege, er hat gesagt, er ist Apple-Fanboy und habe ich gesagt, das ist super und Apple-Fanboy bitte mit Bertha Otto Ida schreiben, damit man ein Herzchen auf dem i machen kann. Da meinte er mir, es hätte ihn sehr erleichtert, als er Al-Elisande entfollowed ist. Unfollowed Al-Elisande hatte ihm dann gut getan. Fand ich sehr schön. Aber hat er gar nicht gemacht? Hat er gar nicht gemacht? Nein, der Timo. Nein, hat er nicht. Nee. Ist ein süßer auch. Was ist der mit den Batman-Chucks? Die rocken das auch. Das ist der mit den Batman-Chucks, ja. Ja, genau, die rocken auch. Ja, ich habe es noch im Hinterkopf. Du wolltest nochmal deine drei Songs, da war irgendwie was, ne? Und dann sind wir bei der Technik. Der Hamster Dance? Ja. Der Hamster Dance? Cotton Eye Joe, aber das habe ich, glaube ich, doch nicht. Wir wollen das andere aber hören, was da. Beastie Boys. Disco Boys. Disco Boys. I Surrender. Die Disco Boys. Ich finde es großartig. Was ist das denn? Du kennst es nicht? Hier, guck mal, das ist jetzt laut genug, oder? Ach du Scheiße, nimm raus. Oh Gott. Nein, komm. Oh. Oh das geht ab? Ja, nee. Ja. Nicht gut? Komm. Das gibt's doch bestimmt auf irgendeinem so blöden Sampler, oder? Das gibt's doch bestimmt auf irgendeinem so komischen Sampler oder sowas. Bestimmt, aber ich habe es mir als Single gekauft. Nee, ehrlich? Da hast du noch Geld für ausgegeben? 99 Cent? Ja. Ach du. Ja, habe ich. Ich kenne da nichts. Ich fand das cool. Ja. Ich weiß, ich kenne ja deinen Musikgeschmack mittlerweile. Ja. Ja. Oh Gott, jetzt müssen wir... So wird jetzt ganz schwer, mein lieber Trixi. Aber gut, ich werde jetzt denjenigen spielen... von dem ich immer tweete, von dem ich totales Fangirl geworden bin, nämlich Naoki Kenji. Und ich liebe den Mann, der ist toll. Viele lieben den nicht, macht nichts. Jetzt muss ich erst mal gucken. Hier haben wir ja ein bisschen Musik, ja. Lautstärke haben wir auch. Was nehmen wir denn da mal? Ich spiele euch da mehrere Sachen vor von dem, weil der ist super, den muss man spielen. Ja, mach mal. Ja. Hört man das jetzt gut? Jetzt höre ich gar nichts. Jetzt hörst du nichts? Warum nicht? Das weiß ich nicht. Hörst du was? Ah ja. Jetzt. Jetzt. So Deep House mäßig. Geht jetzt noch stundenlang so weiter. Kann man super bei Einschlafen. Achso, das kann man beim Abschaltenpuls auch. Das ist richtig. Ja. Das ist Naoki Kenji. Mache ich gleich noch mal was anderes zu an. Eins meiner Lieblingslieder, Akustik. Da gibt es 3 verschiedene Versionen von. Dann sehr schön hier Let It Flow. Gute Laune Lied. Also ich sag mal, du kennst mich ja so typisch, ne? Das ist, das ist absolut typisch. Ich habe auch was für mich Typisches noch gefunden. Und das ist, erfüllt dieses Kriterium. Es ist 2008. Okay. Ja. Das hier ist ich werde jetzt getötet. Ich finde über 2000, ja. Mach mal. Ich finde das noch total lustig. Da gibt's eine Geschichte zu dem Lied. Geht doch nicht lange. Okay. Ja. Ein Bekannter von mir hat sich eine Software gekauft und fing dann an, wollte damit scratchen. Also so wie DJ in Disco. Ja. Und dann fiel ihm dieses Lied in die Hand und er hat dann mit diesem Land hat er irgend so ein Hip-Hop-Stück zusammen gescratcht. Das war sehr, sehr geil. Das ist nicht schlecht, ja. Und das ist total lustig. Das ist irgendwie aus so einem Film. Mit okay. Richard Gere, glaube ich. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal ein Lied anmachen von Naoki Kenji und dann ist auch gut. Das ist nämlich... Oh, falsch. Das meinte ich jetzt nicht. Oh. Wie hieß denn das? Don't Know the Words? Solche Musik liebe ich auch. Das ist für mich Abendmusik. Abendmusik? Ich unterscheide zwischen morgens und abends Musik. Abendmusik ist für mich auch das, was ich immer unter Barmusik bezeichne. Also so chillig. Chillig, jazzig, soulig. Das ist eigentlich das, was ich unglaublich gerne hören würde, wenn ich abends in einen Club gehe. Solche Clubs gibt's kaum und schon gar nicht irgendwo in solchen Käffern, wo ich lebe. Ah, du weißt, ne? Das sind so diese Clubs. Früher waren die denn rauchgeschwängert, das gibt's ja heute auch nicht mehr. Ja. Und dann stehen da irgendwelche Frauen mit super tollen Stimmen und singen solche Sachen. Ja, aber wie du schon sagst, das gibt's ja heute nicht mehr. Nee. Das ist sehr schade. Solche Musik mache ich sehr gerne. Also das ist für mich so richtig Barmusik und diese Bars gibt es auch total selten. Angie's Nightclub, Hamburg damals, das war noch so die Richtung. Aber so, dann habe ich was, das kann man sagen, ist ganz modern. Das ist ungefähr 2 Wochen alt. 2 Wochen alt. Ja, 2 Wochen alt würde dann. Ich muss mal ein bisschen vorspulen, weil der Mann redet vorher relativ viel. Ist 12, not 18. So tween, walk, all the drama. Is it cause you still live with mama? Cause tween and you are in. Das kennt wahrscheinlich kein Mensch. Das ist Ernesto Reilly, a.k.a. Matt Davis. Matt Davis ist ein Schauspieler und der ich tweetet weiß. Sehr witzig. Dem sollte man mal folgen. Ernesto Reilly ist sein Alias oder sein alter Ego auf Twitter. Und der liebt seine Fans heiß und innig und der macht uns öfter mal Videos. Das ist aber lieb von ihm. Das ist lieb von ihm und er spielt sehr gut Gitarre, hat man ja gerade gehört. Und singt dann. Und dieses Lied, das ist entstanden eine Woche später. Er hat, also man muss dazu sagen, die Teenies sind ihm ziemlich auf den Keks gegangen, weil die tierisch rumgenervt haben. Und er hat dann irgendwann mal gesagt: Leute, hört mal auf, rumzunerven und so. Und wenn ihr nicht aufhört, rumzunerven, dann würde er anfangen und Puppies killen, also so Welpen. Und das fanden die denn gar nicht witzig, ne? Die sind denn total eng geworden. Was kannst du da nicht machen? Wie kannst du sowas sagen? Und so. Oh, naja, gut. Und dann hat er gesagt, okay, dann macht er mal einen Song. Dann macht er mal einen Song. Er macht mal einen Song, ja. Er macht immer das sehr ist so die Songs. Alternative. Er auch für Filmbösewichte. Ja. Ja? Er macht einfach Töte Welpen. Genau, er hat auch einen sehr schönen Song gemacht an Justin Bieber. Weil ja. er hat mal Justin Bieber geflamed und dann haben natürlich die Justin Bieber-Fans ihn geflamed und das sind mehr. Das kann man einfach so sagen. In Amerika sind das mehr. Und ja, aber ich kann es nochmal anmachen, weil der Song ist richtig gut. Also verarscht ihn auch so ein bisschen da drin. Kann man sagen. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ne? Justin Bieber fand das nicht so toll wie seine Fans. Okay. Ja. Guten Tag. Es ist jetzt nächsten Tag, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Ja, der nächste also ich Tag. Glaube ja, Fesra hat das absichtlich gemacht. Fesra du hast das genau absichtlich Fesra gemacht. Fesra gefailt. Ja. Ja, ja, genau. Ich Doch, habe du hast es absichtlich gemacht, um zu ärgern und zu sagen, guck mal, weil es ist jetzt so dieses Mal, dass die Ellie auch mal lernt, wie dieses ganze technische Ablauf, das, was ich nie machen wollte und so mal zu machen ist. Und da hat sich das Festralein gesagt, oh, guck mal, das ist ja geil. Dann schicke ich hier einfach nur eine File, die 23 Minuten lang ist und nicht eine Stunde 30, so wie es nämlich eigentlich sein sollte. Und dann können wir mal sehen, was die Frau damit macht. Genau. Also eigentlich genau. Hätte ich das als Loop machen können. Sieh zu, wie du es zusammengemischt bekommst. Da ist alles... Nee, das ja, genau. Es ist noch nicht viel Unterschied, ja. Finde ich. Du hast nichts. Der Inhalt nee, meiner Worte ist ja... Also, inhaltlich auch nicht viel mehr gesagt. Ja, nee, also wir wollten eigentlich sagen, wir haben total super mit euch gestern noch Musik gehört. War ja schon Take 3. Und als dann klar wurde, dass Fesras verkackt hat, ja, man kann es so sagen. So kann man das nicht so sagen, so sollte man das auch sagen. Sollte man das sagen. Ja, nachdem das klar war, haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht nochmal. Wir reden jetzt nicht nochmal anderthalb Stunden über Musik. spiele nicht nochmal alle die Lieder, die wir mühsam rausgesucht haben, weil sie gegenwärtig sind. Jetzt ist rum. Und wir machen auch nicht lange. Wir machen jetzt auch nicht mehr lange, weil ich werde jetzt diese beiden Tracks noch dahinter kleben, die beiden Spuren, die jetzt kommen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht schaffen wir es ja und machen einen neuen Rekord. Den kürzesten. Den kürzesten, ja. Entschuldigt, ihr Lieben, das war das Mikro. Mach nichts. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Ja. 3 Minuten, ja. Das ist ja kürzer, weil wir haben zum Anfang noch relativ lange gequatscht. Ja, jetzt Fesra, der macht jetzt jeden Trick, ne? Quatscht mich voll, bevor wir anfangen und so, damit ich das dann auch alles schön rausschneiden muss. Ja. Ich könnte auch zwischendurch mal die Aufnahme anhalten. Nein. Und dann wieder neu starten, damit einfach, damit du dann meine Spur auch noch schneiden und anpassen musst. Nee. Dann ist das Einzählen am Anfang nämlich auch für einen Eimer. Ja, das ist richtig. Und nee, reicht jetzt ja schon. Das mit deinen 23 Minuten. 23, tada! Da. Ja. Ja, ist mir gleich aufgefallen gestern. Und der erste war 42 Minuten. Tada. Ja. Ihr seht, da sind wieder, oder dass wir die andere Erklärung, Fesra war gar nicht böse, sondern das waren die Reptilian Shapeshifter Overlords. Ich bin mir relativ sicher. Ich werde mal den Palladian High Council, den werde ich mal kontaktieren über einen der diversen Channeler und werde das mal nachforschen, was da los ist. Ja. Würde ich Cosmic Ascension auch. Team, Cat. Nee, Leute. Es ist zu cool. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Nee. Es ist cool. Es ist einfach. Genau. So. Ja. The Cosmic Ascension. Deswegen Team. Batman. Ja, The Palladian High Council, Leute, wenn ihr Reptilian Shapeshifter Overlords trefft, kann ja passieren. Ganz einfache Kiste. Ihr braucht einfach nur so fragen, die Jungs, are you of the light? Und dann fällt dir nichts mehr dazu ein. Wenn ihr Mit zwei F? Nee, mit einem. Ah, okay. Are you of the light? Und wenn die dann sagen, nichts sagen, sondern rumeiern, so nach dem Motto, ja, eigentlich und so, dann wisst ihr gleich, das sind die Bösen. Oh. Tja. Okay. Und dann, weiß ich auch nicht. Ja. Ja, dann wisst ihr es zumindest. Dann wisst ihr es zumindest, genau. Ja, aber alles kein Thema. Die Palladian High Council Typen, die helfen uns schon an. Die rocken das dann. Die rocken das auf jeden Fall. Ja. So. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss, weil sonst wird die Falle zu groß und dann dauert es wieder so ewig, bis sie hochgeladen ist. Ja, ist recht. So, ihr Lieben. Scheiße, oder? Verarscht. Ja. Ehrlich, wir haben keinen Bock mehr. Wir haben wirklich gestern diverse Male mit euch geredet. Hat nicht geklappt. Ja, vierter Take. Und es war mein Fehler, ihr dürft mich jetzt alle anflamen. Ja, mach das. Gib Feedback. Wie immer. Wir lieben euch. Bis dahin. Ciao. Tschüss.